1. When Jemen dem Herrn ein Speisab verdarbringen mokti, Massain gabe aus feinmel bestehen, das mit ol übergießen und mit weirauch vers hen sol. 2. Danach solo es den sonen arens, den priesten, bringen, der priester nimmt devon ein reichlich handvoll des mels und ols, zusammen mit dem gesamten weirauch, und las diesen gedenkteil auf dem alter als ein dem Herrn darge bruchtes Fürop für von angenehmem Jerich verbrennen. 3. Der Verbeleiben Teil des Speisapfers gehort jedoch Aaron und seinen Sonen, dar als hochheiliger Bestenteil der Fuhropfer des Herrn gilt. 4. Wenn du jedoch ein Speisapfer darbringen möchtest, das im Ofengebacken Word, sollen es angesort kuchen aus feinmehl sein, die mit all zubereitet werden, oder angesort, mit all bestrichen fladen. 5. Bestet den Opfergabe hingegen aus einem Speisapfer, das auf einer Platt zubereitet Word, so muss es aus angesortem feinmehl bestehen, das mit all vermischt Word. 6. Du sollst es in Stuck brechen und mit all übergießen, dies ist ebenfalls ein Speisapfer. 7. Wenn den Opfergabe ein Speisapfer ist, das in einer Fan zubereitet Word, soll es aus feinmehl mit all hergestellt werden. 8. Danach sollst du das so zubereitet Speisapfer dem Herrn darbringen, es ist dem Priester zu übergeben, damit es sammelte bringt. 9. Der Priester soll dann den vorgeschriebenen Gedenkteil des Speisapfers nehmen und ihn auf dem Alter als ein dem Herrn darge brachtes Füropfer von angenehmem Jerich verbrennen. 10. Der Verbeleiben Teil des Speisapfers gehort wiederum Aaron und seinen Sonen, dar als hochheiliger Bestenteil der Fürropfer des Herrn gilt. 11. Kein Speisapfer, das dem Herrn darbringt, darf mit Sauertig zubereitet werden, den sollt keinerlei Sauertig oder Honig als Fürropfer für den Herrn verbrennen. 12. Dürft sie dem Herrn zwar als Erstlingsgabe darbringen, doch dürfen sie nicht auf den Alter gelegt werden, einen Waldfolgen Jerich zu erzeugen. 13. Des Weiteren musst du all den Speisapfer salzen, das Salz des Buns, den Gott angeordnet hat, darf bei deinem Speisapfer niemals fällen, sondern du musst zu allen deinen Opfergaben Salz hinzufügen. 14. Wenn du dem Herrn ein Speisapfer von Erstlingsfrachten darbringen möchtest, musst du für Gerostet Aaron oder Zeribin Korner von der frischen Ernte als den Frufracht Speisapfer darbringen. 15. Du musst jedoch all darauf geben und Weirauch darauf legen, denn es ist ein Speisapfer. 16. Danach soll der Priester einen Gedenkteil davon, von den Zeribinen Kornen und dem all, aus dem es bestet, zusammen mit dem gesamten des Huge Origin Weirauch als Fürop für den Herrn verbrennen.